Sie hören Popstop, das Musikradio. Jetzt mit einer weiteren Ausgabe von Internationale Hits und ihre deutschen Coverversionen. Musikzusammenstellung und am Mikrofon Alexander Stock. Wenn du mal einsam bist und sitzt alleine zu Haus. Wenn du mal einsam bist und denkst, das Leben ist aus. Wirf deinen Kummer weg, sage Mensch, ärger dich nicht. Sterben hat keinen Zweck, irgendwo brennt noch ein Licht. Wo trägt man Blumen im Haar? Ist die Endstation für deine Sorgen und Leid. Jeder kriegt seinen Lohn für die verlorene Zeit. Bleibe nicht abseits stehen, da wo das Herz triumphiert. Hier ist die Welt noch schön, weil du die Liebe regiert. Den Einstieg für die heutige Sendung machte einer der erfolgreichsten deutschen Schlagersänger überhaupt. Und ich bin mir nicht sicher, ob Sie den an der Stimme erkannt haben. Das Lied hieß »Wenn du mal einsam bist« und der Sänger war, Chris Roberts. Däh, das hätten Sie nicht gedacht, oder? Chris Roberts, der eigentlich Christian Franz Klusacek hieß, wurde am 13. März 1944 geboren und starb am 2. Juli 2017 in Berlin. Er war Schlagersänger und Darsteller in Schlagerfilmen und in Filmkomödien. 1964 war Roberts zunächst Schlagzeuger einer Rock'n'Roll-Band und 1966 wurde er dann von Hans Bertram entdeckt, der ihm einen Vertrag bei einer Plattenfirma verschaffte. Seine erste Single und weitere Titel fanden kaum Aufmerksamkeit. 1968 sang er, noch unter dem Namen Chris Robert, den Schlager »Wenn du mal einsam bist« und landete damit in den deutschen Hitparaden auf Platz 15. Es folgten weitere Titel wie »Die Maschen der Mädchen«, »Ich bin verliebt in die Liebe«, »Habe ich dir heute schon gesagt, dass ich dich liebe« und so weiter und so weiter. Beim Eurovision Song Contest 1985 vertrat Chris Roberts Luxemburg mit dem dreisprachig vorgetragenen Lied »Children, Kinder, Enfants« als Teil eines Sextetts, zu dem auch Irene Shear gehörte. Man belegte den 13. Platz. Seit Mitte der 1970er Jahre war Roberts auch Musikproduzent und Liedtexter. 1979 wirkte er in dem Musical »Sweet Charity« mit. Er verkaufte während seiner Karriere über 11 Millionen Tonträger. Mit insgesamt 60 Auftritten war er der häufigste Teilnehmer in der ZDF-Hitparade. Ah, ah, ah. things in your mind. Hey, hey, hey, hey. Call up a cab tonight, leave all your crying behind. Hey, hey, hey, hey. Say, Mr. Cabby, now I wanna go make a scene. He don't need no address, he's gonna know where you mean. They won't care. The golden lights are low, Lynn and Diane will be there. Music to blow your mind, pouring out over the floor. Das also war die Originalversion von dem soeben gehörten Titel, den Chris Roberts vorgetragen hat. Und der Titel des Songs kommt auch bei Chris Roberts vor, nämlich es geht um Rowbottom Square. Weiß der Himmel, wo das ist, wenn noch nicht einmal Google Maps das finden kann. Also es ist ein imaginärer Platz, an dem man sich gerne trifft, weil es da losgeht. Im englischen Text heißt es nämlich, that's where the going is on. Und bei Chris Roberts trägt man eben Blumen im Haar. Was ja so verkehrt auch nicht ist. Die Frage stellt sich, wer hat das Original gesungen und geschrieben? Das war Barry Mason. Der ist eigentlich bei uns in Deutschland ziemlich unbekannt, aber er ist kein unbeschriebenes Blatt. John Barry Mason hat sogar den Orden des Britischen Empires erhalten, wurde am 12. Juli 1935 geboren und starb am 16. April 2021. Mason hatte schon früh den Wunsch, Sänger oder Schauspieler zu werden, und nach seiner Militärzeit lebte er 3 Jahre in Hollywood, ohne dort eine schauspielerische Karriere aufbauen zu können. Er kehrte ziemlich frustriert zurück nach England, erhielt dort eine kleine Rolle in dem Film Saturday Night and Sunday Morning, in dem er sogar singen durfte. Nach einiger Zeit, in der er sich als Manager im Popgeschäft versuchte, wandte er sich dann dem Songschreiben zu. Ab 1965 arbeitete er mit verschiedenen Komponisten zusammen, unter anderem mit Les Reed, mit dem er einen Song geschrieben hat, den wir gleich hören werden. Und damit erzielte er seinen ersten Charterfolg. Es sollte nicht sein einziger bleiben. Wir werden in dieser Sendung 2 Songs hören, die er geschrieben hat, zusammen mit Les Reed. Den gehörten Song Rowbottom Square schrieb er und sang er 1968. When I see that girl go walking by, I know boys shouldn't cry. Here it comes again, that feeling, here it comes again. When I see her look into his eyes, comes again, that feeling, here it comes. to say. Ein schönes Beispiel für die Songwriter-Qualitäten von Barry Mason ist der Song, den wir gerade gehört haben, The Fortunes mit Here It Comes Again. Die Musik stammt von Les Reed und der Text von Barry Mason. Der Song stammt aus dem Jahr 1965 und landete auf Platz 4 in der britischen Single-Hit-Parade sowie in Kanada. In den USA erreichte er Platz 27 in den Billboard Hot 100. In Deutschland landete er auf Platz 40 der Hitparade. Die Fortunes sind eine englische Musikband, die im Kielwasser der Beatles und als Teil der British Invasion in den 1960er Jahren erfolgreich wurde. Ihr Markenzeichen waren die sanften Balladen mit dreistimmigem Chorgesang und der Stimme von Rod Allen, der die Band über 40 Jahre lang leitete. Er starb 2008 im Alter von 63 Jahren. Wir werden die Fortunes in dieser Sendung noch einmal hören. Du sei nicht so stolz, hör mir mal zu. Schau einmal her und bleib mal hier. Ich rede jetzt mit dir. Viele gehen vorbei. Ich sag dir, viele gehen vorbei. Da wird nun einmal was geschehen. Denn so, so kann's nicht mehr weitergehen. Das andere Glück, das wär nicht weit. Es bleibt dir nicht viel Zeit. Viele gehen vorbei. Ich sag dir, viele gehen vorbei. Die Liebe geht, das Feuer stirbt und ich bin frei. Das liegt an dir. Verlange bitte nicht zu viel von mir. Viele gehen vorbei. Ich sag dir, viele gehen vorbei. Da könnte einmal was geschehen. Ein Traum könnte in Erfüllung gehen. Das also war die deutsche Version von Here It Comes Again. Und im Gegensatz zum englischen Text, der aus der Sicht eines jungen Mannes geschrieben worden ist, der in unglücklicher Liebe zu einer jungen Frau entbrannt ist und am Ende doch alleine bleibt, kommt im deutschen Text eine selbstbewusste junge Frau zu Wort, die ihrem Galan sagt, also pass mal auf, verlang nicht zu viel von mir, ich bin ein freiheitsliebender Mensch und ich entscheide am Ende, wohin die Reise geht. Das ist wohl schon ein gewaltiger Unterschied. Wer hat denn die deutsche Version gesungen? Das war Lil Lindfors und ich weiß gar nicht, ob Sie sich noch an die erinnern können. Sie wurde am 12. Mai 1940 in Helsinki geboren und ist Sängerin und TV-Moderatorin. In den 1960er Jahren hatte sie mehrere Nummer-1-Hits in Norwegen und in Schweden. Sie moderierte in Norwegen, Schweden und Dänemark erfolgreiche eigene TV-Shows. Ihre erste deutsche Single No No Cherie erschien 1966 und wurde häufig im Rundfunk gespielt, konnte sich aber trotz eines gewissen Bekanntheitsgrades weder in den Charts noch in den Hitparaden platzieren. Sie nahm am Eurovision Song Contest 1966 teil, zusammen mit Svente Thoresson und belegte da den zweiten Platz. Im selben Jahr startete sie bei den deutschen Schlagerfestspielen und belegte den fünften Platz mit Es könnte Liebe sein. Den Erfolg anderer schwedischen Sängerinnen wie Siw Malmkvist, Anna-Lena oder Anita Lindblom konnte Lil Lindfors nicht erreichen. 1985 moderierte sie den Eurovision Song Contest in Göteborg. Seit 1998 ist sie UNICEF-Botschafterin. I wonder, should I go or should I stay? The band had only one more song to play. And then I saw you at the corner of my eye. A little girl alone and so shy. I had the last waltz with you. Going strong through the good and bad, we get along, and then the flame of love died in your eyes. My heart was broken too when you said goodbye. Auch dieser Song, The Last Waltz, wurde von Barry Mason und Les Reed geschrieben. Damit Sie mal einen Überblick darüber bekommen, wer alles Songs dieses Autorenduos gesungen hat, Das sind so Künstler wie Tom Jones, PJ Proby, David Essex, The Drifters, Rod Stewart, die Dave Clark Five, Petula Clark, Perry Como, Elvis Presley, Charles Aznavour, Tony Christie, Barbara Streisand und, wie gehört, Engelbert. Für ihn, also Engelbert, war es einer der größten Hits überhaupt. Von September bis Oktober 1967 stand er 5 Wochen lang auf Platz 1 der britischen Singlecharts und ist seitdem im Vereinigten Königreich über 1,17 Millionen Mal verkauft worden. Auch die Chartplatzierungen in den übrigen europäischen Ländern sprechen für sich. In Australien war The Last Waltz 9 Wochen hintereinander auf Platz 1. In den Vereinigten Staaten erreichte er Platz 25 der Billboard Hot 100 Charts und schaffte es in die Top 10 der Easy Listening Charts. Kommen wir nun zu dem Sänger. Engelbert, der sich auch mal Engelbert Humperdinck genannt hat, ebenfalls Mitglied des Ordens des British Empire, wurde am 2. Mai 1936 als Arnold George Dorsey in Indien geboren. Er wurde 1967 mit dem Song Release Me bekannt. Während seiner Karriere erhielt Engelbert 1 silberne, 21 goldene und 6 Platin-Schallplatten. Der letzte Tanz begann, ich wollte gehen. Da sah ich dich so scheu alleine stehen. Und dann war dieser Abend doch noch nicht vorbei. Mit diesem Tanz begann's mit uns zwei. Die Zeit, die dann begann, war wunderschön. Und ich dachte, sie wird nie vorübergehen. Doch dann erlosch die Glut, wie sie begann. Mein Herz denkt heute noch mit Wehmut daran. Erzählt mir der Walzer noch heute. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Der letzte Walzer mit dir. Die deutsche Version des von Les Reed und Barry Mason geschriebenen Songs The Last Waltz hat Peter Alexander gesungen, der letzte Walzer. Peter Alexander hatten wir ja schon mehrfach in unserer Sendung und deshalb brauche ich auch zu ihm nichts mehr zu sagen. Der letzte Walzer, der in diesem Lied beschrieben wird, bei Engelbert genauso wie bei Peter Alexander, hat eine zweiseitige Bedeutung. Zum einen ist es üblich, dass am Ende einer Tanzveranstaltung ein Walzer gespielt wird. Ja, spätestens seitdem The Last Waltz bekannt geworden ist. Aber in dem Song geht es auch darum, dass hier eine Liebe endet. Egal aus welchem Grund, sie tanzen den letzten gemeinsamen Walzer ihrer Beziehung. No one prays in the eyes of the Lord. No one prays in the eyes of the Lord. No one prays in the eyes of the Lord. And we end it high and bright. Der Herr sah hinab und sprach, es ist zu dumm. Ich schuf die Menschen, doch ich weiß nicht mehr warum. Seit dem ersten Tag gibt's Kriege nur und Mord. Ich schick ein bisschen Wasser und ich spül sie alle fort. Der Herr stieg hinab und als er auf die Erde kam, da sah er Papa Noah, der sich ordentlich benahm. So steht's geschrieben, so lesen wir's gern. Noah fand Gnade vor den Augen des Herrn. Der Herr sprach, Noah, es kommt jetzt eine Flut. Zieh die Jacke aus, setze ab den Hut. Nimm dir eine Axt, fang unverzüglich an. Hol Sam, Cham und Japhet und bau dir einen Kahn. Noah sprach, Herr, ich glaub, das kann ich nicht. Der Herr sprach, Noah, mach kein störriges Gesicht. Du weißt nie, was du kannst, bevor du es versuchst. Jetzt geh und hole Bauholz, auch wenn du leise fluchst. Noah rief, Herr, da ist sie, groß und schön. Der Herr sprach, Noah, es wird Zeit, an Bord zu gehen. Nimm von jedem Tier ein Paar, ohne Makel und gesund. Und Frau Noah und die Kinder und die Katze und den Hund. Noah sprach, Herr, es fängt zu regnen an. Der Herr sprach, Noah, bring die Tiere in den Kahn. Noah schrie, Herr, es gießt in Strömen hier. Der Herr sprach, Noah, hurry up und schließ die Tür. Noah von Grayson, ja. Die Arche stieg auf den Fluten empor und nach 40 Tagen schaute Noah durch das Tor. Er sprach, Herr, wo sind wir? Ich hab das Schaukeln satt. Der Herr sprach, du sitzt auf dem Berge Ararat. Noah rief, Herr, die Wasser rinnen fort. Der Herr sprach, Noah, sieh den Regenbogen dort. Bring alle Tiere und Menschen ans Licht. Seid fruchtbar und mehrt euch und reizt mich nicht. Einmal etwas ganz anderes. Das war Bruce Lowe mit dem Song Noah, der die Gnade des Herrn fand. Die Geschichte dürfte allgemein bekannt sein. Es geht um die Sintflut und um Noah, der eine Arche gebaut hat im Auftrag des Herrn, um damit Leben zu retten, damit die Menschheit weiter bestehen kann, obwohl der Herr gar nicht zufrieden mit ihr war. Der Interpret Bruce Lowe war schon am Ende seiner Karriere angelangt, als zu Beginn der 70er Jahre seine Stimme plötzlich wieder gefragt war. Und er kam zurück mit teilweise neu geschriebenen und teilweise traditionellen Gospel-Songs, so zum Beispiel wie das gehörte Lied von Noah. Es gibt einige weitere Songs, aber die werde ich hier jetzt nicht verraten, denn die werden in den nächsten Sendungen hier von mir Stück für Stück verarbeitet. Ja, ein bisschen muss ich ja auch haben. Also Bruce Lowe kam 1971 mit Noah bis auf Platz 5 in der deutschen Hitparade. Das Original ist schlappe 20 Jahre älter. Sie hören Popstop, das Musikradio. No one prays in the eyes of the Lord. No one prays in the eyes of the Lord. No one prays in the eyes of the Lord. And landed high and dry. Down from his window in the sky. But I created man, but I don't remember why. Nothing but fighting since creation day. Gonna send a little water and it'll wash them all away. The Lord came down to look around a spell. There was Mr. Noah behaving mighty well. And that is the reason the scriptures record that Noah found grace in the eyes of the Lord. Noah found grace in the eyes of the Lord. Noah found grace in the eyes of the Lord. Noah found grace in the eyes of the Lord. And he landed high and dry. Noah, gonna be a flood. There's gonna be some water and there's gonna be some mud. So take off your hat, Noah, take off your coat. Get Hem, Shem, and Japheth and build yourself a boat. Noah said, Lord, I don't believe it could. The Lord said, Noah, get some gopher wood. Now you never know what you can do till you try. Build it 50 cubits wide and 30 cubits high. Noah found grace in the eyes of the Lord. Noah found grace in the eyes of the Lord. Noah found grace in the eyes of the Lord. And he left it high and dry. There she is, there she is, Lord. The Lord said, Noah, it's time to get aboard. Take up each creature, a he and a she, and of course, this is Noah and your whole family. Noah said, Lord, it's getting mighty dark. Lord said, Noah, get those creatures on the ark. Noah said, Lord, it's beginning to pour. And the Lord said, hurry up, shut the door. Oh, Noah found grace in the eyes of the Lord. Noah found grace in the eyes of the Lord. Noah found grace in the eyes of the Lord. And he landed high and dry. Oh, the ark rose up in the middle of the deep, and after 40 days Mr. Noah took a peep. Said, we're not moving, Lord, where are we at? And the Lord said, you're sitting on a Mount Ararat. Noah said, Lord, it's getting mighty dry. The Lord said, Noah, see my rainbow in the sky. Take all those creatures and people here, but be sure you'll not more trouble than you would. Noah found grace in the eyes of the Lord. Noah found grace in the eyes of the Lord. Noah found grace in the eyes of the Lord. And he landed. Der Song Noah found grace in the eyes of the Lord wurde geschrieben von dem Architekten, Professor und Volksliedautor Robert Watson Schmertz. Der lebte von 1898 bis 1975. Der Song wurde 1951 veröffentlicht von Burl Ives mit dem Orchester Percy Faith. Und das haben wir gerade gehört. Es gibt eine ganze Reihe von Coverversionen davon. Eine bekannte ist die von Tennessee Ernie Ford aus dem Jahr 1957. Und die wohl inzwischen bekannteste dürfte die von den Statler Brothers sein, aber die ist viel, viel später erst gekommen. Der deutsche Text ist ziemlich wortgetreu aus dem Englischen übernommen worden, aber es gibt so einige Augenzwinkereien dabei, die im englischen Text völlig fehlen, und das ist auch fehl am Platz in einem Gospelsong, der aus Amerika stammt. In Gottes eigenem Land macht man keine Scherze. Vor allen Dingen nicht mit Gott. Der Interpret des Songs, Burl Ives, heißt mit richtigem Namen Burl Eichel Ivanhoe Ives, und er wurde am 14. Juni 1909 geboren und verstarb am 14. April 1995. Er war amerikanischer Musiker und Schauspieler mit einer Karriere, die sich über mehr als 6 Jahrzehnte erstreckte. Sein wohl bekanntester Song aus den 1960er Jahren war der Country-Song A Little Bitty Tear. Ives war auch Schauspieler in den späten 40er und 50er Jahren, und zwar in den Filmen Die Katze auf dem heißen Blechdach 1958 und ebenfalls 1958 in The Big Country, wo er einen Oscar als bester Nebendarsteller gewann. Bei uns in Deutschland lief der Film unter dem Titel Weites Land. I was dancing with my darling to the Tennessee waltz when an old friend I happened to see. I introduced her to my loved one, and while they were dancing, my friend stole my sweetheart from me. I remember the night and the Tennessee waltz. Now I know just how much I have lost. Yes, I lost my little darling the night they were playing the beautiful Tennessee waltz. Thank you. my darling, to the Tennessee waltz, when an old friend I happened to see. I introduced her to my loved one, and while they were dancing, my friend stole my sweetheart from me. I remember the night and the Tennessee waltz. Now I know just how much I have lost. Yes, I lost my little darling the night they were playing the beautiful Tennessee Waltz. Na, das hätten Sie mir jetzt nicht zugetraut, oder? Vom weiten Land nach Tennessee ist ja nur ein Katzensprung, den habe ich gerade noch so geschafft. Und es ist der zweite English Waltz in dieser Sendung. Tennessee Waltz von Patti Page. Das ist eigentlich ein Country-Song, der geschrieben worden ist von Pee Wee King und Red Stewart, der erstmals 1948 in der Version von Cowboy Copas erschien. In der Pop-Version von Patti Page, das ist das, was wir gerade gehört haben, aus dem Jahr 1950, wurde das Stück zum mehrfachen Million-Seller. Diese Aufnahme wurde am 14. Oktober 1950 in 5 Takes mit dem ersten Stimmen-Overdubbing aufgenommen. So nennt man das Verfahren, wenn zu der Liedstimme eine weitere Stimme hinzugefügt wird und das später als die Originalstimme aufgenommen worden ist. Als Gegenbeispiel für ein Overdubbing gelten die Aufnahmen zum Beispiel der Everly Brothers, da beide Stimmen gleichzeitig aufgenommen worden sind. Patti Page machte aus dem Song einen Millionenhit, der in 8 Monaten 3 Millionen Mal verkauft worden ist und nachfolgend insgesamt 6 Millionen Mal umgesetzt worden ist. Er erreichte im Dezember 1950 Platz 1 der Pop-Hit-Parade, wo er für 13 Wochen blieb. Der mit einer Platin-Schallplatte ausgezeichnete Popsong gelangte als umgekehrtes Crossover auch auf dem zweiten Platz der Country- und Western-Charts. Der US-Staat Tennessee hat ihn am 17. Februar 1965 als State Song adaptiert. Ich tanzte mit der Liebsten nach dem Tennessee Waltz, kam ein Freund, den ich lang nicht gesehen. Und ich nannte seinen Namen und er küsste ihre Hand. Da war's um die beiden geschehen. Ja, sie tanzten verliebt nach dem Tennessee Waltz, aber ich sah allein ihnen zu. Heute Abend bin ich einsam, doch mein Freund geht gemeinsam mit ihr seit dem Tennessee Waltz. Thank you. mit Herz dann verliebt nach dem Tennessee Waltz. Aber ich sah allein ihnen zu. Heute Abend bin ich einsam, doch mein Freund geht gemeinsam mit ihr seit dem Tennessee Waltz. Da wir diese Stimme heute schon einmal gehört haben, dürfte es Ihnen nicht schwer gefallen sein, diese wieder zu erkennen. Das war Bruce Lowe mit der deutschen Version von Tennessee Waltz. Der Song stammt aus dem Jahr 1952, ist also 2 Jahre nach Patti Page hier in Deutschland erschienen. Es war, soviel ich weiß, eine Rückseite einer Schallplatte. Der Song von Bruce Lowe hatte einen etwas anderen Aufbau als der Originalsong von Patti Page, aber der englische Text ist ziemlich wortgetreu ins Deutsche übersetzt worden. Sie kennen sicherlich eine andere Aufnahme, die in Deutsch gesungen worden ist, und zwar von einer Frau. Ja, und da sind wir dann bei Alma Cogan, einer Engländerin, die diesen Song adaptiert hat in einem ganz anderen Gewand, ziemlich modern, und die hat sich auch auf Deutsch dann selbst gecovert. Und die Aufnahme spiele ich Ihnen jetzt mal. Als ich tanzte mit dem Liebsten nach dem Tennessee Waltz, kam ein Girl, das er lange nicht gesehen. Und sie nannte mein Namen und er küsste ihre Hand. Ja, da war es um die beiden geschehen. Nicht einsam, aber mein Boy geht gemeinsam mit dir seit dem Tennessee Waltz. Oh, sie tanzten verliebt nach dem Tennessee Waltz, aber ich sah allein. Also Alma Cogan mit dem Tennessee Waltz, und sie hat diesen Song 1964 auf Englisch und auf Deutsch aufgenommen. Alma Cogan wurde geboren am 19. Mai 1932 und starb am 26. Oktober 1966. Sie nahm bereits seit 1952 Schallplatten auf. Und im Juli 1955 hatte sie mit ihrem Song Dreamboat die einzige Nummer 1 in den Singlecharts. Insgesamt gelangen ihr als einziger Künstlerin in dieser Zeit bis 1961 21 Hits in den britischen Singlecharts, davon 14 erreichten die Top 20 Platzierungen. Nach 1961 klappte es in England nicht mehr so richtig und sie trat vermehrt in Skandinavien und in Japan auf. Auch in Deutschland hatte sie Schlagererfolge, und zwar mit dem soeben gehörten Song erreichte sie den 10. Platz in der deutschen Hitparade. Aber vom Walzer ist da nichts mehr übrig geblieben. that worried look upon your face. You've got your troubles, I've got mine. She's found somebody else to take your place. You've got your troubles, I've got mine. I too have lost my love today. All of my dreams have flown away. Now just like you I sit and wonder why. You've got your troubles, I've got mine. You need some sympathy, well so do I. You've got your troubles, I've got mine. She used to love me, that I know, and it don't seem so long ago. I say to you, my friend, that I ain't got no pity for you. Well, I ain't true. You see, I lost my little girl too. I'd help another place another time. You've got your troubles, I've got mine. You've got your troubles, I've got mine. Ich hatte es Ihnen ja schon angekündigt, dass die Fortunes heute noch einmal kommen, und das waren sie jetzt mit You've Got Your Troubles. Es war die erste Komposition des Songwriter-Teams Roger Cook und Roger Greenaway. Aber auch Les Reed war an dem Song beteiligt, denn er hat das Trompetensolo da hineingeschrieben. Der Song wurde im August 1965 ein Nummer-2-Hit für die Fortunes im Vereinigten Königreich, und das brachte ihnen einen internationalen Erfolg ein, einschließlich einer Top-10-Platzierung in den USA. Dort stand der Song nämlich im Oktober 1965 auf Platz 7 der Billboard Hot 100. Der Song wurde ebenfalls Platz 1 in Kanada und Neuseeland, Platz 3 in Irland und in den Niederlanden, wo er 14 Wochen in den Top 10 blieb. Weitere internationale Hitparaden-Ranglisten wurden in Australien Platz 12, Belgien Französisch Platz 24, Belgien Flämisch Platz 10 erreicht. In Deutschland wurde der Song zur Nummer 28 und in Südafrika gelangte er bis auf Platz 6. Und jetzt hören Sie die deutsche Coverversion. Viel zu lang auf ihn, du bist die Lady ohne Liebe. Du weißt ja nicht einmal, wohin er ging. Du bleibst die Lady ohne Liebe. Du bist so schön zum Einsamsein, was mal gewesen ist, das liegt so weit. Für eine Lady ohne Liebe, das ist doch alles nur Vergangenheit. Für eine Lady ohne Liebe. Dein großer Traum ist irgendwo und ich bin hier und trieb die so. Komm, du musst dich entscheiden. Komm, was wird aus uns beiden? Sag ja, das wäre schön. Ist viel zu lang auf ihn, du bist die Lady ohne Liebe. Du weißt ja nicht einmal, wohin er ging, du bist die Lady ohne Liebe. Du bist die Lady ohne Liebe. Du bist die Lady ohne Liebe. Also ich glaube ja nicht, dass ich auf den Mund gefallen bin. Aber als ich die drei Robins gehört habe mit Lady ohne Liebe, war ich ganz einfach stumm vor Glück. Und deshalb möchte ich dazu auch nichts weiter sagen. Zaubermusik, Elisabeth. Schatten der Vergangenheit schauen herab vom alten Schloss und sie flehen. Sei doch gescheit, versäum nicht die Zeit, sonst tut es dir leid. Hör mein Lied, Elisabeth. Öffne Herz und Ohr und auch jenen Chor, der zärtlich erklingt und Grüße dir bringt, Elisabeth. Elisabeth. Wenn Sie die letzte Sendung noch im Ohr haben, dann wissen Sie, dass das der Günter Kallmann Chor war mit der Elisabeth-Serenade. Und Sie erinnern sich vielleicht daran, dass ich gesagt habe, dass das Ihr größter Erfolg gewesen sei. Im Original ist der Song ein Instrumentalstück des britischen Komponisten Ronald Bringe aus dem Jahr 1951. Der hat das Stück ursprünglich als Instrumentalfassung für das Orchester Mantovani geschrieben. Ursprünglich hieß das Stück Andante Cantabile. 1952, im Jahr des Beginns der Regentschaft von Königin Elisabeth II., wurde es unter dem endgültigen Titel Elizabethan Serenade wiederveröffentlicht, der die optimistische Grundstimmung dieser Zeit und die Hoffnung auf ein neues elisabethanisches Zeitalter widerspiegeln soll. In der deutschen Übersetzung des Titels ist diese Bedeutung verloren gegangen. Aber mit der ganzen Schwere dieser Bedeutung verabschiede ich mich von Ihnen für heute und verbleibe bis zur nächsten Woche hier bei Popstop, dem Musikradio. Ihr Alexander Stock. Madet Jod und tschüss. Thank you.